Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also, wenn man sich die Schlagzeilen anguckt von Wissenschaftsjournalen oder Wissenschaftsseiten von Tageszeitungen, dann hat man ja oft den Eindruck, so wissenschaftliche Entdeckungen, die kommen so schlagartig überall, so wie eine Äußerung von einem Politiker oder irgendein Fußballergebnis. So ist das aber nicht. Sondern viele, ich würde sagen fast alle wissenschaftlichen Entdeckungen sind das Resultat von harter Arbeit. Und zwar von ziemlich langer harter Arbeit. Man muss schon manchmal Jahre wirklich immer wieder das Gleiche tun, um dann auf einmal aus dem Datensalat, den einem zum Beispiel in der Astronomie das Universum anliefert, etwas herauszuholen, wo man dann wirklich plötzlich eine Erkenntnis hat. Also zum ersten Mal etwas sieht, was man vorher nicht gesehen hat. Und darum soll es heute gehen. Es geht um die Frage, was ist die große Wand? Das ist nämlich so ein Resultat, das man nicht einfach so geschenkt kriegt. Sondern da musste man schon lange und ziemlich genau hingucken, ja, bei der großen Wand. Wobei ich mir jetzt gönne, im Weiteren von der sogenannten großen Mauer zu sprechen. Denn im Englischen heißt dieses Gebilde The Great Wall. Und es hat jemand neulich in der Diplomprüfung gesagt, ah, ich habe mir das so gemerkt, 1989 ist die Berliner Mauer gefallen und 1989 hat man auch die große Mauer im Universum entdeckt. Die große Mauer im Universum. Also Sie wissen natürlich, was wichtiger war. Sicherlich der Fall der Berliner Mauer war viel wichtiger als die Entdeckung der großen Mauer. Was ist die große Mauer eigentlich? Die große Mauer ist eine Ansammlung von Galaxien. Die große Mauer ist die größte Struktur, zusammenhängende Struktur im Universum, die wir kennen. Sie ist 500 Millionen Lichtjahre lang, sie ist 15 Millionen Lichtjahre dick und sie ist 300 Millionen Lichtjahre hoch. Und sie ist 200 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Es ist eine Ansammlung von Galaxienhaufen und in diesen Galaxienhaufen sind natürlich Galaxien drin, Sie haben es gesehen. So sieht also tatsächlich die große Mauer aus. Eine Wand von Galaxien. Wie kann man sowas messen? Nun, man misst so etwas, indem man wirklich Tausende und Abertausende von Galaxien vermisst und ausmisst. Wie geht sowas? Man muss eine sehr, sehr empfindliche Optik haben. In dem Fall eine Optik, die so empfindlich ist, dass die auf 15.000 Kilometer Entfernung immer noch eine Kerze entdecken könnte. So empfindlich ist die Optik in einem Teleskop, was man braucht, um Galaxien in sehr, sehr großen Entfernungen auszumessen. Denn nur dann, wenn man wirklich sehr, sehr große Himmelsbereiche beobachtet, also schlicht und ergreifend das Teleskop hinhält und wartet auf das Licht, was von da kommt. Nur dann, wenn man sehr empfindlich ist, kann man auch tatsächlich alle Galaxien mitkriegen oder erwischen. Das Erwischen von Galaxien ist natürlich ganz entscheidend. Wenn man nämlich wissen will, wie das Universum im Großen und Ganzen aussieht, oder zumindest Teilbereiche des Universums im Großen aussehen, dann muss man natürlich zusehen, dass man die gesamte Bevölkerung an Galaxien mitkriegt. Ansonsten hätte man ja nur ein völlig zusammenhangloses Bild davon. Dann würde man praktisch nur die hellen sehen. Aber die kleinen sind vielleicht auch ganz wichtig. Wie macht man das? Nun, man sammelt also das Licht von Galaxien auf. Und dann beginnt allerdings erst die Arbeit, indem man nämlich das Licht dieser Galaxien genauestens untersucht. Man zerlegt das Licht. Ja, ist ja klar. Worauf will ich denn hinaus? Auf die Spektrallinien, die in diesem Licht drinstecken. Auf die Informationen über die Sterne, die da strahlen. Und diese Sterne strahlen eben, weil sie aus bestimmten Elementen bestehen. Und vor allen Dingen natürlich aus Wasserstoff vor allen Dingen. Aber es gibt auch Linien von Sauerstoff und von Kohlenstoff und so weiter. Und diese Spektrallinien, die ich im Labor, ich will das nochmal sagen an dieser Stelle, dass das nicht verloren geht. Wir wissen von den Spektrallinien dieser Atome, weil wir im Labor diese Atome dazu anregen zu strahlen. Und wir gehen mit dem Wissen aus dem Labor ans Universum und vergleichen. Wenn nämlich ein Atom in Ruhe ist und sich nicht von uns wegbewegt oder auf uns zubewegt, dann hat dieses Atom, egal welches Element ist, auch immer eine ganz bestimmte Verteilung der Frequenzen, die es emittieren kann. Spektrallinien eben. Die sind ein bisschen verbreitert, aber im Wesentlichen sind es klare und feine Linien. Und mit diesem Know-how über die Linien gehen wir an ein Spektrum einer Galaxie heran und gucken, ist denn die Spektrallinie da, wo sie hingehört? Also ist das Objekt, das wir beobachten, in Ruhe relativ zu unserer Milchstraße? Oder bewegt es sich von uns weg? Oder bewegt es sich auf uns zu? Und wenn es sich von uns wegbewegt, dann wird die Linie eben, wie Sie ja alle, natürlich brauche ich ja gar nicht mehr zu erklären, ich sage es aber trotzdem nochmal, für die neu hinzugekommenen sozusagen, ins Rote verschoben. Aus der Rotverschiebung einer Galaxie, also aus der Rotverschiebung des Spektrums, des Lichtes einer Galaxie, kann man nun ableiten, wie weit die Galaxie von uns entfernt ist. Woher wissen wir das? Seit Edwin Hubble 1926 die Expansion des Universums entdeckt hat, wissen wir, dass je weiter sich ein Objekt von uns entfernt befindet, umso größer ist die Expansionsgeschwindigkeit. Daher kam ja die Geschichte mit dem expandierenden Universum. So, mit anderen Worten, wir können aus dem Spektrum einer Galaxie sagen, wie weit sie von uns weg ist. Wir können aus der Position am Himmel sagen, wo sie ist, auf dieser zweidimensionalen Projektion am Himmel. Und daraus ergeben sich genau solche Karten, wie Sie es vorhin gesehen haben. Deswegen wissen wir, dass also in einem Abstand von rund 200 Millionen Kilometer von uns entfernt sich eine Ansammlung von Galaxien und Galaxienhaufen befindet. Und wir wissen allerdings noch nicht so genau, wie das eigentlich entstanden ist. Denn am Anfang, war das Universum ja sehr gleichmäßig verteilt. Das Innere des Universums, also die Materie im Universum, war ja sehr, sehr gleichmäßig verteilt. Die winzigen kleinen Dichteschwankungen, die es gegeben hat, rund 300.000 Jahre nach dem Urknall, als das Universum so kalt war, dass die Materie sich von der Strahlung entkoppelte, diese winzig kleinen Dichteschwankungen von damals, die zeigen ja nur, dass das Universum selbst 300.000 Jahre nach dem Urknall im Wesentlichen immer noch wahnsinnig gleichmäßig war. Es gab nur wahnsinnig winzige Dichteschwankungen. Nun sehen wir aber heutzutage natürlich ganz andere Schwankungen, richtig massive Schwankungen. Wir sehen ja, dass da Galaxien sind. Wir sehen Galaxienhaufen und eben nicht nur Galaxienhaufen, sondern auch so ein Ding wie diese große Wand. Wie konnte denn das entstehen? Und die große Wand, also die große Mauer, diese Grenze offenbar, einer der Grenzen, die ist eine Begrenzung eines großen Leerraumes. Denn wir wissen eben auch aus all diesen Beobachtungen, dass das Universum gar nicht gleichmäßig die Galaxien drin verteilt sind, dass es große Leerräume gibt. Wir haben schon mal darüber gesprochen, über die sogenannten Voids. 75% des Universums sind leer. Und die große Mauer ist eine Wand eines solchen Leerraumes. Wobei wir noch nicht mal so genau wissen, ob es nicht viel größer ist, dieses Ding, weil unser Blickwinkel teilweise durch die Milchstraße versperrt wird. Wir kommen ja da nicht durch. Also es könnte sein, dass die vielleicht noch viel höher ist als die angegebenen 300 Millionen Lichtjahre. Und das ist noch nicht alles. Gott, also ein Jahr nach der Entdeckung der großen Mauer, also nach 1990, kam zum ersten Mal ein ganz anderes Objekt ebenfalls in die wissenschaftliche Literatur, in die astronomische Literatur, nämlich der große Attraktor, the Great Attractor. Um Namen sind wir Astronomen ja nie verlegen. Nicht? Was ist denn das für ein Ding? Das ist nun auch so eine Struktur, allerdings in einer anderen Sektion des Himmels. Da hat man nämlich etwas beobachtet. Aus den Eigenbewegungen der Galaxien hat man diesen großen Attraktor erschlossen. Eigenbewegung wieder abgeleitet aus den Spektren. Wieso Eigenbewegung? Was denn für Eigenbewegung? Ja. Also, muss ich ja erklären. Es gibt also die allgemeine Expansion, der sogenannte Hubble-Fluss. Also das ist die allgemeine Expansion des Universums. Da kann man schön richtig feststellen, wie das Universum so expandiert. Und relativ dazu gibt es nun teilweise Eigenbewegungen der Galaxien. Das sind Störungen vom Hubble-Fluss. Und die größten Störungen, die jemals beobachtet worden sind, die hängen mit dem großen Attraktor zusammen. Ich muss Ihnen jetzt erklären. Die lokale Gruppe, das ist also die Gruppe, zu der auch unsere Milchstraße gehört, die lokale Gruppe, eine lockere Galaxiengruppe, bewegt sich auf den Virgo-Galaxienhaufen zu. So weit, so gut. Der Virgo-Galaxienhaufen ist einfach viel schwerer als die lokale Gruppe. Und dann passiert das, was eben im Universum immer passiert. Wenn was Schwereres da ist als etwas anderes, das Schwere zieht das andere ja an. Also das Leichtere bewegt sich auf das Schwere zu. Auch wenn die beiden sich ja gegenseitig so anziehen wie Erde und Mond. Die Erde zieht den Mond so an, wie der Mond die Erde anzieht. Das wissen Sie ja, seit Newton ist das ja alles klar. Aber weil das eine eben viel schwerer ist, bewegt sich die lokale Gruppe auf den Virgo-Haufen zu. Naja, nichts Besonderes. Interessant wird es aber, dass auch Virgo und die Virgo-Haufen und die lokale Gruppe, der sogenannte lokale Superhaufen, bewegt sich auf einen anderen Superhaufen zu, Hydra und Centaurus. Also Hydra und Centaurus, das weiß man von solchen Galaxien durch Musterung, ist offenbar auch schwerer als der lokale Superhaufen. Sind Sie noch da? Also der lokale Superhaufen ist leichter als Hydra und Centaurus. Deswegen war eine Seitwärtsbewegung eine Bewegung des lokalen Superhaufens, also des Virgo-Haufens und der lokalen Gruppe, auf den Hydra-Centaurus-Superhaufen, war keine Überraschung. Klar, was soll es auch sonst sein? Das eine schwerer als das andere, okay. Aber jetzt kam's. Hydra und Centaurus und der lokale Superhaufen zusammen haben ebenfalls noch eine gemeinsame Bewegungsrichtung, und zwar in einen Bereich, der ungefähr 150 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist, der nicht so klar erkennbar ist wie die große Mauer. Aber es deutet sich an, da muss eine Massenansammlung sein von 10.000 Billionen Sonnenmassen. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Man erkennt am Himmel tatsächlich, dass da ein paar Galaxien mehr sind als in anderen Himmelsbereichen. Aber der große Attraktor ist genau wie die große Mauer, also die große Wand, was dasselbe ist, ja, eine riesengroße Ansammlung von Masse. Wie kommt die zustande? Wo doch am Anfang das Universum, habe ich Ihnen ja gerade gesagt, Anfang heißt hier 300.000 Jahre nach dem Urknall, das Universum so wahnsinnig homogen war. Wie kommen denn solche Strukturen zustande? Und das ist in der Tat ein außerordentlich großes Problem für die Strukturentstehung im Universum. Diese riesengroßen Wände, die da um die Leerräume herumliegen, diese wahnsinnig großen, denn das dauert ja eine Weile, bis sich sowas geformt hat. Das zieht sich ja alles. Also zum Beispiel jetzt der Hydra Centaurus Superhaufen und der lokale Superhaufen, die bewegen sich mit 500 bis 1000 Kilometer pro Sekunde auf diesen großen Attraktor hin zu. So. Daraus kann man ausrechnen, wie lange wird es dauern, bis sie dann da hingekommen sind. 150 Millionen Lichtjahre und so weiter, geteilt durch die Geschwindigkeit. Das überlasse ich Ihnen. So. Aber wie entstand denn jetzt so eine Riesenstruktur? Das geht ja nicht schlagartig so. Die sind ja nicht einfach so nach dem Motto, ich wurde nicht geboren, ich war einfach da. So geht das nicht. Nee. Sondern denn das Universum war ja gleichmäßig. Ja, war ja gleichmäßig. Und die Strukturentstehung im Universum muss sich ja folgendermaßen vollzogen haben. Aus diesem gleichmäßigen Materiekonglomerat des Anfangs gab es am Anfang irgendwelche kleineren Verdichtungen. Diese Verdichtungen haben Material nach sich gezogen. Und so bildeten sich, das ist die Standardfolklore der Strukturentstehung im frühen Universum, bildeten sich die kleinen Galaxien zuerst und aus den kleinen Galaxien wurden durch Verschmelzung offenbar größere und immer größere Galaxien. Es bildeten sich nach einer Weile auch Galaxienhaufen und so weiter. Aber bei diesen großen Strukturen, bei diesen Riesenstrukturen hat man ein Riesenzeitproblem. Das Universum hatte eigentlich gar keine Zeit, solche Riesenstrukturen bis heute aufzubauen. Denn das Universum ist noch gar nicht so alt. 13,7 Milliarden Jahre, vielleicht ein bisschen älter, aber nicht mehr. Tja, was ist denn da passiert? Na, ich erzähle Ihnen natürlich hier nicht die ganze Geschichte offenbar. Sonst wäre das Problem ja nicht da. Sonst würde ich Ihnen die Lösung anbieten. Nur die Lösung ist offenbar, dass lange bevor sich die leuchtende, also die baryonische Materie, das Zeug, aus dem wir bestehen, Proton, Neutron, Elektron und so weiter, lange bevor dieses Zeug sich klumpen konnte, muss eine andere Form von Materie bereits dichte Fluktuationen angeboten haben, in denen die baryonische Materie hineingefallen ist. Das ist die sogenannte dunkle Materie. Das ist ein Zeug, das besteht nicht aus dem gleichen Material wie Sie und ich. Oder wie alle Sterne im Universum. Oder wie alle Galaxien, die man sieht. Also das leuchtende Zeug ist baryonisch, Wechselwirkung mit Strahlung. Die dunkle Materie muss sich viel, viel früher von der Strahlung entkoppelt haben als die leuchtende Materie. Viel früher. Und deswegen hatte sie auch länger Zeit, Dichtefluktuationen zu bilden. Diese Dichtefluktuationen sind etwas ganz Wichtiges. Es ist ja klar, wenn alles gleichmäßig verteilt ist, gäbe es ja keine Galaxien. Das Universum heute ist leer. Die Galaxien sind ja viel, viel dichter als das Universum. Ja? Eine dichte Fluktuation, damit sie zum Beispiel zu einer Galaxie wird, muss fünfmal höhere Dichte haben als die Umgebung. Ja? Und dafür war es notwendig, dass eine Form von Materie, von der wir noch nicht wissen, aus was sie besteht, wir wissen nur, es besteht nicht aus dem Material, aus dem wir bestehen, aus dem die Planeten bestehen, aus dem die Sterne und Galaxien bestehen. Dieses Zeug ist dafür verantwortlich, dass sich solche Strukturen wie diese große Mauer haben bilden können. Nur das. Ja? Das heißt also, im Rückgriff auf diese Eselsbrücke vom Anfang, natürlich war die Berliner Mauer, der Fall der Berliner Mauer viel, viel wichtiger als die große Mauer. Aber die große Mauer erzählt uns etwas über die Vorgänge, die dazu geführt haben, dass es überhaupt eine Erde gegeben hat. Denn ohne die dunkle Materie gäbe es keine Galaxienhaufen, keine Galaxien, keine Sterne, keine Planeten und kein Leben. Ja? Und mehr kann ich eigentlich dazu momentan nicht sagen.